Als Leib Christi sind wir der verlängerte Arm von Jesus hier auf dieser Erde. Das heißt, wir sind der Ausfluss dessen, was er ist, hier auf dieser Erde. Okay? Das heißt, alles, was er kann, können wir. Alles, was er tut, das tun wir. Alles, wozu er fähig ist, dazu sind wir fähig. Amen? Okay, wenn ihr jetzt reinkommt, einfach setzt euch einfach still hin, ohne weiter jetzt zu reden, weil wir wollen jetzt uns richtig konzentrieren und einsteigen in die nächste Stunde. Denn Gott möchte da nochmal was ganz Klares in unseren Geist reinlegen, was für uns wichtig ist als neue Schöpfung in Jesus. Ja, ich gehe nochmal zurück nach 2. Korinther 5, Vers 17. Ja, 2. Korinther 5, 17 hatten wir heute Morgen. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine Kainos-Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen. Eine andere Übersetzung, das habe ich schon heute Morgen gesagt, eine andere Übersetzung ist, das Alte, beziehungsweise wenn jemand in Christus ist, dann gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Habe ich heute Morgen schon zitiert. Das ist die Basis-Bibelübersetzung. Das ist eine mögliche Übersetzung, die auch vom Griechischen her durchaus möglich ist. Wenn jemand in Christus ist, dann gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Das heißt, er gehört bereits hinein in diese zukünftige Schöpfung. Sag mal zukünftige Schöpfung. Ja, diese zukünftige Schöpfung, von der in Offenbarung 22 die Rede ist. Ja, Offenbarung 21 und 22, muss man sagen. Das heißt, diese zukünftige, das heißt da, ich lese es mal vor, Offenbarung 21, Vers 1, da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Amen. Das ist die neue Schöpfung. Das ist der neue Himmel und die neue Erde. Und jetzt sagt uns das Wort Gottes, wenn jemand in Christus ist, frag mal deinen Nachbarn, bist du in Christus? Wenn also jemand in Christus ist, dann gehört er bereits zu dieser neuen Schöpfung. Das heißt, dann ist er bereits ein Teil dieser neuen Schöpfung. Das heißt, mit anderen Worten kannst du sagen, du gehörst bereits zu einer Dimension von Schöpfung, zu einer Art von Schöpfung, die für diese natürliche Schöpfung, so wie wir sie jetzt noch hier sehen, erst in der Zukunft liegt. Ja, wie von euch stimmt mit mir überein, dass das, was in Offenbarung 21 steht, für diese Welt noch in der Zukunft liegt? Ja, das ist ein zukünftiges Zeitalter. Wir sind jetzt noch im Zeitalter der Gnade, dann kommt das Zeitalter der Trübsal, und dann kommt das tausendjährige Reich und dann kommt der neue Himmel und die neue Erde. Das sind wir noch nicht. Amen. Das ist für diese Welt ein zukünftiges Zeitalter. Aber Paulus sagt, in Christus gehören wir als neue Schöpfung bereits in diese zukünftige Welt hinein. Das heißt, wir sind bereits ein Teil davon. Wenn wir jetzt also hier in dieser alten Schöpfung sind, hier auf dieser Erde, als Teil dieser alten Schöpfung, dann sind wir in dieser alten Schöpfung zugleich Träger der zukünftigen neuen Schöpfung. Das heißt, was ist unsere Existenz als Christ? Was ist unser Dienst als Christ an dieser Welt? Ganz einfach. Wir bringen etwas, was für diese Welt jetzt eigentlich noch Zukunftsmusik ist, was in der Zukunft liegt nach der menschlichen Zeitrechnung, wir bringen es in das Jetzt dieser Zeit hinein. Das heißt mit anderen Worten, als Christ bist du jemand, der die Zukunft für diese Welt bereits ins Jetzt holt. Ich habe heute Morgen gesagt, für wie viel von der Herrlichkeit Gottes, von der zukünftigen Herrlichkeit bist du bereit, jetzt zu glauben? Du bist ein Träger der Zukunft für diese Welt. Du gehörst in eigentlich bereits in ein anderes, in ein neues Zeitalter als Christ. Du bist hier, aber du bist die Brücke über die Zeit von der zukünftigen Welt in die jetzige Welt. Amen. Mit anderen Worten, man könnte es auch so sagen, durch dich kommt die Zukunft für diese Welt ins Jetzt dieser Zeit. Sag mal zu deinem Nachbarn, durch dich kommt die Zukunft für diese Welt ins Jetzt dieser Zeit. Amen. Schau, du musst einen wesentlichen Unterschied verstehen zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Das Zeitalter des neuen Bundes ist ein völlig anderes Zeitalter wie das Zeitalter des alten Bundes. Im Zeitalter des alten Bundes ging es vor allen Dingen darum, die zukünftige Herrlichkeit, die dann im neuen Bund offenbar wird, zu prophezeien. Deswegen besteht das alte Testament vor allen Dingen aus prophetischen Büchern, ja, auch Geschichtsbücher, aber ansonsten vor allen Dingen prophetische Bücher. Und in diesen, auch in den Geschichtsbüchern, findest du eine Fülle von Prophezeiungen, von Verheißungen, die alle von dieser zukünftigen Herrlichkeit, von diesem messianischen Zeitalter sprechen, von diesem Zeitalter, das durch Jesus auf uns gekommen ist. Also das durch Jesus erfüllt wurde, das durch Jesus vollbracht wurde. Als Jesus am Kreuz sagte, es ist vollbracht, da war das Ende des alten Bundes gekommen und der neue Bund begann zu beginnen. Amen. Der alte Bund ist deswegen vor allen Dingen ein Bund des Prophezeiens, des Weissagens auf die Zukunft. Der neue Bund ist völlig anders. Das darf man nicht verwechseln. Ja? Im neuen Bund geht es nicht mehr so sehr darum, irgendwas für die Zukunft zu prophezeien, auch wenn es natürlich im Einzelfall Gott als Gabe geben kann und gebrauchen kann. Aber der Hauptfokus des Leibes Christi im neuen Bund ist jetzt nicht prophezeien, sondern hervorsprechen der Dinge, die im Geist uns bereits gehören. Der neue Bund spricht die Zukunft hervor. Der neue Bund spricht all die Dinge ins Jetzt, die durch Jesus legal bereits erkauft sind. Deswegen hat Jesus gesagt, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Es muss hervorgesprochen werden nur noch. Es muss nur noch in Existenz gesprochen werden. Wann immer wir das Evangelium verkünden, dann sprechen wir in Existenz und sagen, hey, es ist vollbracht, Jesus hat es getan, du kannst es haben, du kannst ein Teil dieser neuen Schöpfung sein. Du kannst Heilung empfangen, du kannst Errettung empfangen, du kannst als ein Sohn Gottes leben hier auf dieser Erde, wir haben es heute Morgen gehört, du kannst als ein Sohn der Herrlichkeit leben, du kannst als ein Träger der Herrlichkeit hier auf dieser Erde leben. Das kannst du, weil du im neuen Bund bist. Und du kannst Dinge, die für diese Welt noch Zukunftsmusik sind, ins Jetzt dieser Zeit hervorsprechen. Wann immer wir eine Heilung hervorsprechen, so wie vorher, wir haben befohlen, wir haben gesagt, so, wir befehlen diesem Knochen in die Ordnung Gottes zu kommen, wir befehlen diesem Organ in die Ordnung Gottes zu kommen, dann sprechen wir eigentlich etwas, was im zukünftigen Zeitalter der neuen Schöpfung völlig die Normalität ist, ins Jetzt dieser Zeit. Wir sprechen, ich habe es gerade eben gelesen, in dieser neuen Schöpfung, Offenbarung 21, gibt es keine Träne mehr, kein Schmerz mehr, kein Geschrei mehr, also auch keine Krankheit mehr. Es gibt es nicht mehr. Wir sprechen diese Zeit der Herrlichkeit hervor ins Jetzt. Das heißt, wir holen die Zukunft ins Jetzt. Kannst du es sehen? Halleluja. Wie tust du das? Durch Glauben an das Evangelium. Das ist die Grundlage, weil du dem Evangelium glaubst. Ja, deswegen sagt Jesus zum Beispiel, diejenigen, die glauben, sie werden diese Zeichen tun. Was sind das für Zeichen? Es sind Zeichen der zukünftigen Welt. Es sind Kräfte der zukünftigen Welt, sagt Paulus. Ja, es sind Dinge, die jetzt für diese Welt noch Zukunftsmusik sind. Aber durch dich, durch diejenigen, die glauben, kommen sie ins Jetzt. Deswegen sagt zum Beispiel der Apostel Petrus in 2. Petrus 3, ist es glaube ich Vers 20, sagt er, dass wir als Christen die Ankunft des Tages Gottes, also die Wiederkunft Jesu und damit dieses neue Zeitalter der neuen Schöpfung, Offenbarung 21, wir können das Kommen dieser neuen Schöpfung erwarten und, sagt er, wir können es beschleunigen. Ist interessant. Weißt du, Tag und Stunde kennt niemand, wann es soweit ist. Aber eins wissen wir von der Bibel her, es hängt auch mit dem Leib Christi zusammen, wann tatsächlich diese Welt durch die neue Schöpfung endgültig ersetzt wird. Wir können diesen Tag beschleunigen. Wie können wir diesen Tag beschleunigen? Indem wir möglichst viel von der zukünftigen Welt schon jetzt hier hereinholen. Je mehr Herrlichkeit wir schon jetzt hier in diese Welt und in diese Zeit hereinholen, umso mehr wird sich die Wiederkunft Jesu beschleunigen. Das heißt, es ist nichts, es ist eine völlig falsche Haltung, wenn wir als Christen einfach uns den Kopf in den Sand stecken, eingraben und sagen, okay, hoffentlich kommt Jesus bald wieder. Hoffentlich kommt er bald wieder. Hoffentlich rettet er mich bald hier raus. Hoffentlich ist bald die Entrückung. So funktioniert es nicht. In der Haltung, da lässt er noch lange auf sich warten. Aber wenn der Leib Christi aufsteht und wirklich seine Berufung wahrnimmt und die Zukunft ins Jetzt zieht, dann geht im Himmel ein Schalter rum und Gott sagt, okay, sie sind bereit. Amen. Und das zukünftige Zeitalter kommt beschleunigt ins Jetzt dieser Zeit. Amen. Kannst du es sehen? Indem du Dinge hervorsprichst, kannst du tatsächlich, weil du sagst jetzt, ja gut, aber wenn Gott sowieso den Tag schon vorherbestimmt hat, was kann ich dann dran ändern? Der Punkt ist der, Gott weiß den Tag im Voraus und trotzdem hat er ihn von uns abhängig gemacht. Gott ist Gott. Er kann alles. Schau, ich gebe dir ein Beispiel für diese Art von Glauben. Maria, die Mutter von Jesus. Ja, kennt ihr. Jesus in Kana, Hochzeit. Maria sagt zu Jesus, hey Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Jesus hatte bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges Wunder getan. Er war nicht aufgetreten, er hat nicht gepredigt. Er war nicht als, ich sag mal, als Messias Prätendent aufgetreten. Ja? Also der sozusagen sagt, hallo, ich bin, von dem die Schrift redet. Er hat einfach sein normales Leben gelebt, er war auf einer Hochzeit. Und Maria, seine Mutter, sagt zu ihm, hey, sie haben keinen Wein mehr. Das war nicht nur eine Information, die Maria ihm gab, sondern so sind manchmal Mütter, ja. Also das ist so typisch Mutter, ja. Du sagst, Junge, der Müll müsste mal raus. Oder Junge, der Müll ist voll, ja. Da weißt du als Sohn, weißt du ganz klar, das ist nicht nur eine Information. Ah ja, interessant, Mama, der Müll ist voll, interessant, ja. Nein, die Mama impliziert damit etwas, nämlich so viel wie bring ihn raus. In dem Fall war es auch so, die Mutter von Jesus hat etwas impliziert, als sie gesagt hat, sie haben keinen Wein mehr, hat sie impliziert, Jesus, du musst das verändern. Du musst da was tun. In dem Fall ging es ein bisschen mehr als den Müll raustragen. Es ging um nichts weniger als die Verwandlung oder ich weiß nicht, was Maria erwartet hat, wie er es macht. Er hätte ja auch einfach sagen können, und dann wäre Wein gewesen oder so, oder keine Ahnung, es hätte Wein geregnet oder sonst was, sie hätten alles aufgefangen, aber dann hätten sie nachher die Klamotten reinigen müssen oder wie auch immer. Er hätte es auf jede Art und Weise tun können, aber auf jeden Fall wollte sie, dass er was tut. Das war der Hintergedanke. Was sagt Jesus? Ich meine, Jesus ist immerhin der Sohn Gottes. Stimmen wir da überein? Ja, er ist ganz Gott, er ist wahrer Mensch und er ist wahrer Gott. Ja. Was sagt Jesus zu seiner Mutter? Er sagt, hey, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Mit anderen Worten, Maria, ich weiß, dass du die Prophezeiungen über mich kennst, dass ich der Messias bin und so weiter. Du hast es gehört von Simeon, von Hanna und so weiter und vom Engel sowieso. Und du weißt ja, wer ich bin. Aber es ist noch nicht die Zeit fürs Wundertun. Sie haben keinen Wein, okay, dann haben sie halt keinen Wein mehr. Sind sie halt diesmal nicht so betrunken wie sonst. Ja. Ist noch nicht die Zeit. Aber was hat Maria gemacht? Maria hat Nein nicht als Antwort akzeptiert. Amen. Er hat einfach sich zu den Dienern des Bräutigams gedreht und hat gesagt, was er euch sagt, das tut. Ich meine, gerade hatte Gott gesagt, es ist noch nicht die Zeit. Und sie sagt, was er euch sagt, das tut. Das heißt, Malento, das kommt schon. Und jetzt kommt das Entscheidende, weißt du? Du würdest erwarten, dass Jesus sie jetzt aber richtig ermahnt und sagt, Mama, ich habe dir gesagt, es ist noch nicht die Zeit zum Wundertun. Aber lies nach in der Bibel, schwarz auf weiß, das hat er nicht getan. Sondern was hat er getan? Im nächsten Moment siehst du, wie er Anweisungen gibt, ihm diese Krüge zu bringen und sie mit Wasser zu füllen. Und noch einen Moment später siehst du ihm, wie er Anweisung gibt, zu sagen, hey, bring diese Krüge mit Wasser dem Speisemeister. Und noch einen Moment später siehst du, wie der Speisemeister zum Bräutigam sagt und sagt, hey, warum hast du denn den besten Wein bis zum Schluss aufgehoben? Und das Wasser war in Wein verwandelt. Mit anderen Worten, Jesus hat ein Wunder getan, eine Sekunde oder eine Minute, nachdem er gesagt hat, hey, es ist noch nicht die Zeit für Wunder tun. Was lag dazwischen? Der Glaube von Maria. Die sagte, das, was Gott hat gesagt, es ist in der Zukunft, aber ich ziehe es ins Jetzt. Also Gott sagt hier, er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in der es kein Geschrei, keine Träne und so weiter mehr gibt. Aber wir können schon jetzt durch Glauben diese Realität ins Jetzt dieser Zeit holen. Amen. Und plötzlich ist für etwas, wo vorher nicht die Zeit war, ist plötzlich die Zeit. Amen. Das ist der Hammer, oder? So eine Mama willst du auch sein, du. Die solche Wunder bewirkt bei ihren Kindern. Vor einigen Jahren habe ich das erste Mal drüber gesprochen, das war 2012 genau gesagt, 2012 habe ich das erste Mal drüber gesprochen, dass wir als Christen Autorität haben im Bereich der Zeit, in Bezug auf die Dimension der Zeit, dass wir im Geist außer Raum und Zeit sind. Das heißt, dass wir in einer Dimension zu Hause sind, die jenseits auch dieser irdischen Zeit ist. Die Ewigkeit ist eine Zeit, ist eine Dimension, in der Zeit keine Rolle spielt. Sind wir uns einig? Die Ewigkeit ist nicht, das verstehen auch manche falsch, ja, aber das sagen das selbst die Physiker, die Ewigkeit ist nicht einfach nur eine extrem lange Zeit, sondern die Ewigkeit ist eine andere Dimension, in der es keine Zeit mehr gibt. Ja, Gott wird es nicht langweilig im Himmel, weil er so viel Zeit hat. Und Gott hat im Himmel gar keine Zeit, weil er nämlich jenseits der Zeit ist. Er braucht auch keine Zeit, weil er ist ewig. Ja? Und wenn wir eines Tages im Himmel sind, musst du also auch keine Angst haben, es wird dir nicht langweilig werden. Ja, manche sagen, ja, die Ewigkeit ist ja furchtbar lang, die ganze Zeit. Ja, du hast gar keine Zeit mehr, sondern du bist dann in einer anderen Dimension und da spielt Zeit keine Rolle mehr, da gibt es auch kein Zeitgefühl mehr. Das können wir uns nicht vorstellen, weil wir sind hier in diese Dimension hineingeschaffen. Ja? Das können wir uns gar nicht vorstellen, ist für unseren Stand zu hoch. Aber im Raum des Geistes als neue Schöpfung sind wir in Christus ja bereits versetzt in diese Dimension. Das heißt, Zeit spielt für uns nicht mehr wirklich die Rolle als Christen. Du solltest zum Beispiel damit aufhören zu sagen, ich habe keine Zeit. Wer von euch hat schon mal gesagt, ich habe keine Zeit? Okay. Weißt du, ich glaube, dass wir für all das Zeit haben, was Gott will, dass wir tun und dass wir es auch genau in der Zeit schaffen, in der wir es schaffen sollen. Da glaube ich Gott jeden Tag dafür. Und wenn ich aus dieser Dimension der Herrlichkeit komme, dann stelle ich fest, dass Dinge, wo ich vielleicht davor dachte, oh ja gut, das ist echt eine größere Sache, da brauche ich ein paar Stunden dafür, dass es in einer halben Stunde erledigt ist. Verstehst du? Weil du in einer anderen Dimension bist. Als ich 2012 das erste Mal darüber gepredigt habe, ist Folgendes passiert. Es war in einem Gottesdienstraum. Damals waren wir in einem anderen Raum als jetzt. Und in unserer Hauptgemeinde, Glory Life in Stuttgart. Und in diesem Raum war hinten eine Uhr, so wie hier hinten eine Uhr ist, die da an der Wand hängt. Und diese Uhr war eine Funkuhr. Ja, das heißt, die wird ferngesteuert. Einfach, die kriegt ihr Signal, wie spät es ist. Immer von Frankfurt, da ist das Zentrum. Ja, also eine Funkuhr. Und die lief ganz normal. Und als ich predigte, weißt du, Herrn? Und als ich predigte über die Herrschaft über die Zeit, ich weiß noch genau, das war kurz vor 12 Uhr mittags, da fing diese Funkuhr an zu sausen. Ja. Fing an zu rasen. Und jemand sah das, ja, und sprang auf und sagt, die Uhr rast. Und sofort, für jeden im Raum war klar, das hängt mit der Predigt zusammen. Ja. Weil das war genau das, ich meine, ich habe gepredigt, wir sind in einer Dimension über der Zeit und die Zeit beginnt verrückt zu spielen. Ja. Und ich dachte, oh, was machen wir jetzt? Es ist irgendwas passiert im Geist. Und was mir damals einfiel, war einfach, hey, ich glaube, jetzt ist ein Raum für Wunder, ist offen. Ich meine, die Uhr saust, die saust immer weiter. Ich dachte, jetzt ist ein Raum für Wunder offen. Ich habe gesagt, alle, die krank sind, kommen nach vorne, ich bete für euch. Das war das, was mir einfiel. Und dann habe ich für alle gebetet, die krank waren. Und es waren 10, 12 Leute vielleicht oder so. Und nachdem ich für den Letzten gebetet hatte und sich der Letzte an Platz gesetzt hatte, bumm, lief die Uhr wieder normal. Okay, das war schon sehr beeindruckend. 4 Wochen später habe ich einen zweiten Teil zu dieser Botschaft gehalten. Es war wieder ein Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Und es war wieder kurz vor 12, war immer noch die gleiche Uhr. Die Batterie war übrigens nicht leer. Manche haben jetzt gedacht, ja, die ist draußen manchmal, wenn die Batterie leer ist. Die Batterie war nicht leer, die lief weiter 4 Wochen lang. Nach 4 Wochen, wieder kurz vor 12, saust die Uhr wieder. Die Uhr saust, saust, saust, saust. Wieder ungefähr 10 Minuten lang saust die Uhr. Nach 10 Minuten stoppt die Uhr wieder. Und jetzt pass auf, was diesmal passiert ist, beim zweiten Mal. Die Uhr ging ab dem Moment 4 Stunden vor. Genau 4 Stunden, auf die Minute, 4 Stunden vor. Also die Uhr, die eigentlich jede, ich weiß nicht, wie oft die den Impuls kriegt aus Frankfurt, aber auf jeden Fall regelmäßig kriegt sie den Impuls aus Frankfurt, wie spät es ist, ging exakt 4 Stunden vor. Und die hörte auch nicht auf, 4 Stunden vorzugehen. Irgendwann, Tage später, haben wir gesagt, wir brauchen jetzt wieder eine normal funktionierende Uhr. Und dann haben wir die Batterien einmal rausgemacht, wieder reingemacht und dann hat es wieder normal funktioniert. Also die Batterien waren immer noch nicht leer, daran lag es nicht. Ja. Aber sie ging 4 Stunden vor. Und jetzt pass auf, was das Interessante war für mich, und da kam der Download der Offenbarung, dass ich begonnen habe zu verstehen, was Gott uns sagen will tatsächlich. Und das Interessante, das muss ich noch ergänzen, dieses selbe Urwunder, dass die Uhr anfängt zu sausen und dann 4 Stunden vorzugehen, hat sich danach noch über 2 oder 3 Jahre ständig multipliziert. Nicht mehr im Gottesdienst, aber teilweise bei den Leuten zu Hause, am Nachttisch, an der Uhr, am Wecker, in der Standuhr, was auch immer. In allen möglichen Uhren hat sich das immer gleich multipliziert. Das heißt, die Uhren sind gesaust, oft auch wieder um 12 Uhr ungefähr, gesaust und danach gingen sie 4 Stunden vor. Ja. Das heißt, Gott wollte definitiv was sagen. Amen. Also wenn Gott so ein Zeichen so oft tut und so multipliziert, dann weißt du, okay, Gott will uns hier was sagen. Was will er uns sagen? Ja, stellst du dir auch die Frage, was will er uns hier sagen? Ich glaube, er will uns im Wesentlichen 4 Sachen sagen. Das Erste ist, er will uns sagen, in Christus stehen wir über der Zeit. Das heißt, die Zeit verliert ihre Bedeutung. Deswegen, jemand hat gesagt, die Uhr spinnt. Ja, die Uhr weiß nicht mehr, was sie tun soll. Sie kommt unter eine höhere Macht. Die Zeit weiß nicht mehr, was sie tun soll. Die Uhr spinnt. Okay, also, wir sind in einer Dimension über der Zeit. Zweitens, muss man gucken, dass ich mich noch konzentrieren kann. Zweitens, was Gott uns zeigen will durch ein solches Wunder ist, Geist hat Herrschaft über die Materie. Darüber habe ich schon in der letzten Stunde gesprochen. Ich predige über die Zeit und die Materie reagiert. In dem Fall die Uhr. Das sind die Auswirkungen. Weißt du, wenn wir in der Herrlichkeit uns bewegen, dann haben unsere Worte Auswirkungen, bis dahin, dass sie übernatürliche Dinge in der Materie, im materiellen, im sichtbaren Bereich auslösen. Lösen einfach Dinge aus. Ja. So, also, das ist das Zweite, was Gott uns sagen will. Wir haben im Geist Herrschaft über die Materie. Das Dritte, ich habe dann nachgeschlagen, was bedeutet die Zahl 4? Ja, das ist ja auch kein Zufall, weil das 4 Stunden vorging. Ja. Also, was bedeutet die Zahl 4? Zum einen bedeutet die Zahl 4 ein Portal, ja, Norden, Süden, Osten, Westen bezeichnet ein Portal, also ein offenes Portal. Ja. Das heißt, Gott hat uns durch dieses Zeichen der Uhr ein Zeichen dafür gegeben, dass das Portal in die Herrlichkeitsdimension Gottes für uns offen steht. Deswegen war es wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt, dass ich in dem Moment, wo das erste Mal passiert ist, die Leute alle, die ein Wunder gebraucht haben, nach vorne gerufen habe, weil das Portal der Herrlichkeit war offen. Das habe ich einfach im Geist intuitiv gespürt. Das ist ein Portal der Herrlichkeit offen. Ja, und Gott wollte das zeigen. Und das ist auch seither übrigens nicht zugegangen. Amen. Ganz genau gesagt hat Jesus dieses Portal vor 2000 Jahren geöffnet und es ist seither nicht zugegangen. Nur manchmal muss Gott solche gewaltigen Zeichen tun hier auf der Erde, damit wir es wieder blicken. Damit wir das Wort Gottes wieder verstehen. Manchmal muss er sogar Uhren spinnen lassen, damit wir wieder verstehen, was die Bibel eigentlich sagt. Amen. Also das Dritte ist, das Herrlichkeitsportal Gottes steht offen. Und das Vierte, und das war für mich auch besonders eindrücklich, und das passt jetzt im Zusammenhang auch mit dieser Predigt jetzt. Das Vierte ist, als ich nachmittags um 3 Uhr an diesem Sonntag, als die Uhr dann 4 Stunden vorging, als ich nachmittags um 3 Uhr noch in der Gemeinde stand, habe noch für Leute gebetet, dann nach dem Gottesdienst, Leute wollten mit mir reden, beten und so weiter. Und ich schaue um 3 nach hinten auf die Uhr und die Uhr zeigt natürlich logischerweise 7 Uhr an, ja, weil sie 4 Stunden vorging. Und ich schaue auf die Uhr und etwas in mir sagt mir, das ist die richtige Zeit. Das ist die Zeit Gottes. Das stimmt. Diese Zeit stimmt. Die Zeit hier, das ist nur die Uhr. Das ist nur im Sichtbaren. Aber das ist das, was stimmt. Ja, das ist die richtige Zeit. Was sagt uns das? Das Portal ist offen in die Herrlichkeit. Und wenn das Portal offen ist in die Herrlichkeit, dann ist, und wir durch dieses Portal durchgegangen sind, ja, im Geist, wenn wir es ergriffen haben als Leib Christi, dann sind wir als Christen der Zeit dieser Welt voraus. Das ist das, was ich ganz am Anfang jetzt meiner Botschaft gerade gesagt habe. Wir gehören bereits zur neuen Schöpfung. Das heißt, wir sind dieser Welt voraus. Manche Christen erwecken den Eindruck, als wären sie der Zeit dieser Welt hinterher. Ja? Sie rennen ständig irgendwie der Welt hinterher, denken jetzt, okay, können wir das auch noch in der Gemeinde vielleicht integrieren, was jetzt die Welt auch gut findet und so weiter. Sie haben das Gefühl immer, und die Welt sagt ihnen, ihr seid ja von gestern und so weiter. Denkst du, wir sind nicht von gestern, sondern wir sind von morgen. Amen. Wir sind von morgen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist nicht von gestern, sondern du bist von morgen. Halleluja. Amen. Weißt du, Gemeinde Jesu heute ist eigentlich die Welt von morgen. Unser Leben als Leib Christi bringt die Welt von morgen ins Jetzt dieser Zeit. Das habe ich gerade jetzt gesagt. Wir sind unserer Zeit voraus. Wir sind bereits in einer anderen Dimension, in die die Welt erst reinkommt. Das heißt, wir sind die Vorreiter. Weißt du, deswegen kannst du auch in der Kirchengeschichte solche Sachen feststellen, wie Erweckung im Leib Christi und die Welt zieht nach. Also Erweckung in England unter John Wesley, ja, neue Geburt, George Whitefield, neue Geburt, 18. Jahrhundert. Glaubst du, dass es Zufall ist? Selbst weltliche Historiker sagen, dass es damit zusammenhängt. Die können es darauf zurückführen, dass sie sagen, es ist kein Zufall, dass England der Vorreiter der industriellen Revolution war im 18. Jahrhundert. Dass es dort begonnen hat, dass dort die ersten Erfindungen stattgefunden haben, dass dort das Wirtschaftssystem sich begonnen hat zu modernisieren als erstes. Es ist kein Zufall, dass England die Weltmacht war im 18. und 19. Jahrhundert. Es ist kein Zufall. Sondern die Welt zieht der Gemeinde hinterher. Vorher hatte ich gesagt, die Gemeinde hat die Realität der übernatürlichen Heilung wiederentdeckt, Ende des 19. Jahrhunderts. Die Welt hat nachgezogen in medizinischem Fortschritt. So kannst du so viele Dinge sehen. Amen. Also die Welt zieht der Gemeinde hinterher. Das ist die Wahrheit. Das dürfen wir nie vergessen. Wir sind die Vorreiter. Amen. Sag mal, du bist ein Vorreiter zu deinem Nachbarn. Also so müssen wir uns sehen. Nur entscheidend wichtig ist, dass du verstehst, du bist dieser Vorreiter, indem du im Glauben ergreifst, was das Evangelium sagt. Du musst es im Glauben ergreifen. Ja? Du musst diese Botschaft im Glauben nehmen. Du musst sagen, jawohl, okay, ich bin hier, um die Zukunft ins Jetzt zu bringen. Weißt du, wir Christen sollten die sein, die bahnbrechenden Erfindungen machen. Wir Christen sollten die sein, die Lösungen finden. Wir Christen sollten die sein, wenn wir Mediziner sind oder Forscher sind oder Chemiker oder Biologen, dann sollten wir diejenigen sein, die Krebsmedikamente entwickeln. Ja, wir sollten diejenigen sein, die innovativ ganz vorne dran sind. Warum? Weil der Geist, der in uns wohnt, ist dieser Welt definitiv um Längen voraus. Amen. Also deswegen dürfen wir uns auch nicht ärgern, wenn wir manchmal vielleicht von dieser Welt nicht verstanden werden. So what? Also ganz viele Vorreiter, auch in der Welt, weißt du, wurden von der Welt selber nicht verstanden. Leute, die irgendwas gesagt haben, was sie glauben oder was die Zukunft sein wird, wurden verlacht zu ihren Lebzeiten. Und trotzdem haben sie Recht behalten, weil sie Vorreiter waren. Wir sind als Leib Christi kollektiv die Vorreiter der Zukunft für diese Welt. Amen. Deswegen ein bisschen Missverständnisse, ein bisschen Ablehnung, ein bisschen Verfolgung. Meine Güte. Ist normal. Amen. Wir sind Träger der zukünftigen Welt. Also erwarte nicht, dass dich die Welt immer versteht. Manchmal verdrehen sie völlig, was du willst. Sie sagen, du bist von gestern. In Wirklichkeit bist du von morgen. Nur halt leider nicht von heute. Das ist das Problem. Also wenn das nächste Mal dir irgendjemand sagt in der Welt, du bist ja von gestern, weil du, was weiß ich, glaubst, dass eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau stattfinden sollte, dann sagen sie, du bist von gestern, dann sagst du, nein, du bist von morgen. Weißt du, die Ideologien dieser Welt kommen und gehen, aber unser Herr kommt. Die Zukunft kommt ins Jetzt. Weißt du, die Ideologien kommen und gehen. Was in der Welt heute en vogue ist, wird morgen schon wieder bekämpft werden. Kannst du drauf gehen? Wird morgen schon wieder bekämpft werden. Also lass dich davon nicht beeindrucken, was in der Welt so en vogue ist, sondern schau ins Wort und dann weißt du, was wirklich en vogue ist. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Jetzt pass auf. Zum Schluss möchte ich dir noch etwas weitergeben. Und zwar eine Bibelstelle in Bezug auf unseren Auftrag, die Zukunft ins Jetzt zu holen. Glaube ich, können wir uns ja, das habe ich eigentlich jetzt auch schon gesagt, aber ich wiederhole es nochmal, können wir uns entsprechend positionieren. Amen. Wir können uns positionieren. Und wenn wir uns entsprechend positionieren, dann können wir erwarten, dass tatsächlich Dinge beschleunigt geschehen. Ja, deswegen sagt zum Beispiel der Prophet Amos, prophezeit das für die messianische Zeit, also für die Zeit, wo der Messias kommt, und der ist ja schon gekommen, ja. Aber er prophezeit, er sagt für diese Zeit, Amos 9, Vers 13 ist es, glaube ich. Genau, Vers 13 sagt er, siehe Tage kommen, spricht der Herr. Und wenn du den Zusammenhang siehst, dann stellst du fest, das ist das messianische Zeitalter, wenn der Messias kommt. Ja. Siehe Tage kommen, spricht der Herr, da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter heran und der Traubentreter an den Sämann. Und die Berge triefen von Most und alle Hügel zerfließen. Da musst du ein bisschen dich mit der Landwirtschaft in Israel auskennen, um genau zu verstehen, was da gemeint ist. Ich habe es mir mal nachgeschlagen, wie das in Israel läuft mit dem landwirtschaftlichen Zyklus. Was hier steht ist, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da rückt der Pflüger nahe an den Schnitter heran. Das ist das Erste. Wann pflügt der Pflüger in Israel? Er pflügt im November. Wann schneidet der Schnitter? Das ist ja die Ernte, die geschnitten wird. Im April. Das heißt, dazwischen sind 5 Monate. Und Amos prophezeit, es werden Tage kommen, wo diese Zeit verkürzt wird, wo der Pflüger nahe an den Schnitter herankommt. Das heißt, wo schon kurz nach dem Pflügen des Ackers wird schon wieder die Ernte geschnitten. Und das Gleiche siehst du in dem zweiten Teil, wo er sagt, der Traubentreter wird an den Sämann herantreten. Der Traubentreter tritt, wenn man es lesen kann, ja, im September. Der Traubentreter tritt im September und der Sämann sät wieder im November. Das heißt, es sind 2 Monate dazwischen. Aber Amos prophezeit, es wird nahe aneinander heranrücken. Ja, in manchen Übersetzungen, du kannst es auch im Hebräischen sogar so rausholen, die englischen Übersetzungen übersetzen sie so, da heißt es sogar, der Pflüger wird den Schnitter überholen und der Traubentreter wird den Sämann überholen. Ja, da gibt es andere Verse im Alten Testament, wo es heißt, noch ehe es ausgesprochen wird, werde ich es schon tun. Ja, noch bevor, das heißt, Gott, ich sage mal so, das Wirken Gottes wird sogar dein Sprechen noch überholen. Damit können wir rechnen mit solchen Dingen. Amen. Ich habe mal, vor einigen Jahren habe ich mal, das war ein Zeugnis, ich habe noch andere Zeugnisse, die das bestätigen, aber vor einigen Jahren habe ich mal für eine Frau gebetet, die keine Kinder kriegen konnte und sich unbedingt Kinder gewünscht hat. Ich habe für sie gebetet, haben es freigesetzt, dass sie Kinder kriegen kann. 2 Wochen später schreibt sie mir eine E-Mail und sagt, hey du, weißt du was, ich bin schwanger. Dann habe ich gesagt, wow, das ging jetzt aber schnell. Ja, ich kenne ja auch so ein bisschen die biologische Uhr. Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin tatsächlich 2 Wochen, bevor du gebetet hast, schwanger geworden. Sie konnte nicht schwanger werden. Es wurde definitiv vorher nicht für sie gebetet. Aber ich glaube, dass Gott unsere Gebete sogar rückwirkend verwenden kann. Amen. Das ist, wenn der Pflüger den Schnitter überholt. Jetzt bei der Stefanie, da hatten ja die Ärzte vor ein paar Wochen, hatten sie auch die Bluterkrankheit festgestellt, ja, medizinisch die Bluterkrankheit festgestellt. Und dann war sie sonntags bei uns in der Gemeinde und wir haben für sie gebetet. Und sie hatte die Blutabnahme, wie oft musstest du das checken dann? Alle Woche musstest du das checken, genau. Und am Freitag wurde ihr das Blut abgenommen, am Sonntag haben wir gebetet, dass diese Bluterkrankheit aus ihrem Blut wieder rausgeht. Und wann hast du das Ergebnis gekriegt? Am Dienstag. Und wie war das Ergebnis? Nichts mehr gefunden. Das heißt, die Bluterkrankheit war verschwunden. Das heißt, Gott hat unsere Gebete vom Sonntag rückwirkend für den Freitag verwendet. Amen. Also Gott kann das. Also Gott kann Dinge in deiner Vergangenheit in Ordnung bringen aufgrund deines Gebetes jetzt. Das ist der Schlüssel für sogenannte, ich nenne es Zeitwunder. Ja. Ich habe vor einigen Jahren habe ich für eine Frau gebetet, als Beispiel, weil es war für mich sehr eindrücklich. Es war eine Frau, die hatte eine Halswirbelsäulenverkrümmung, weil sie als Teenager, das war 55 Jahre her gewesen, als 12-Jährige, glaube ich, hatte sie eine Virusinfektion gehabt und deswegen ist ihr Körper dann ab der Virusinfektion nicht mehr normal weitergewachsen, hat sich nicht normal entwickelt, deswegen hatte sie eine Wirbelsäulenverkrümmung. Und damals hatte ich frisch diese Offenbarung von Herrschaft in der Zeit und dass wir wirklich auch rückwirkend Dinge verändern können im Raum des Geistes. Und somit habe ich bei dieser Frau habe ich einfach gesagt, so, ich nehme jetzt deine Halswirbelsäule, so wie sie ist, im Raum des Geistes in der Zeit zurück um 55 Jahre, dass sie jetzt in den Zustand kommt, wie wenn es diese Virusinfektion vor 55 Jahren nie gegeben hätte. Mit anderen Worten, ich habe diese Virusinfektion 55 Jahre vorher im Zeitstrahl Gottes einfach gelöscht. Also genauso wie du einen Gegenstand hier im Sichtbaren von einem Ort an den anderen stellen kannst, du kannst ihn vorwärts stellen, also hier in diese Richtung, du kannst ihn rückwärts stellen, weil du Autorität über diese dreidimensionale Welt hast, kannst du diesen Gegenstand verschieben. Genauso hat Gott Autorität, auf dem Zeitstrahl Dinge zu verschieben. Das heißt, er kann Dinge in die Zukunft verschieben, er kann Dinge in die Vergangenheit verschieben, er kann Dinge in der Vergangenheit löschen. Ja, ich kann das Glas hier zurücknehmen und kann es ausschütten. Ja, genauso kann er in der Vergangenheit Dinge löschen, ist noch alles gut, sodass es im Jetzt passt. Amen. Also habe ich einfach diese Wirbelsäule von dieser Frau in der Zeit um 55 Jahre zurückgenommen und habe befohlen, dass diese Virusinfektion gelöscht ist und dass diese Wirbelsäule in den Zustand kommt, wie wenn es nie diese Infektion gegeben hat. 3 Tage später kriege ich eine E-Mail von ihr und sie schreibt mir und sagt, Pastor Georg, meine Wirbelsäule ist komplett gerade. Gott hat einfach die Wirbelsäule komplett gerade gemacht. Amen. Warum? Weil in der Vergangenheit etwas verändert wurde. Also das ist unsere Autorität im Raum des Geistes über die Zeit. Genauso kannst du, eine einfache Variante der Anwendung ist in die andere Richtung. Ja, dein Arzt hat vielleicht gesagt, was weiß ich, du hast dir das Bein gebrochen. Und dein Arzt hat gesagt, das dauert 6 Wochen, bis es wieder gut ist. Jetzt kannst du sagen, okay, das ist ein Zeitpunkt. 6 Wochen ist hier, aber ich bin jetzt. Also was tust du? Du sagst, okay, ich hole diese Heilung. Oh ja, jetzt ist doch ein bisschen was raus. Ich hole diese Heilung aus der Zukunft ins Jetzt. Ich sage, 6 Wochen, wir verkürzen es einfach. 6 Wochen, jetzt kannst du beliebig gehen. Du kannst sagen, okay, 6 Wochen, 4 Wochen, 2 Wochen, 1 Woche, 1 Tag, 1 Minute, 1 Sekunde. Oh, jetzt! Ist ja schon passiert. Ich bin schon geheilt. Amen. Halleluja, kannst du sehen? Wir haben diese Autorität. Wir haben diese Autorität im Raum des Geistes in der Zeit. Wir haben nach hinten und wir haben es nach vorne. Und wo ich dich einladen möchte heute, ich möchte dich einladen, wirklich mit mir, weil ich glaube, dass wir wirklich an einem Punkt stehen, auch im Geist, gerade jetzt. Gott hat auch, da will ich jetzt nicht mehr näher drauf eingehen, wie er da jetzt zu uns gesprochen hat, aber das war wirklich auch sehr spektakulär, jetzt im Juli. Hat Gott zu uns gesprochen, dass er wirklich uns in eine neue Zeit nochmal katapultiert jetzt, auch als Leib Christi, eine Zeit der Beschleunigung von Dingen. Ja. Und er hat uns dazu diese Bibelstelle gegeben, die sage ich dir jetzt gerade noch, diese Bibelstelle, Offenbarung 10, Vers 1 bis 7. Und ich lese es mal in der Passion Translation. Wer von euch kennt die Passion Translation? Das ist eine englische Übersetzung. Ich glaube, sie gibt es inzwischen auch auf Deutsch, wenn ich es richtig weiß. Oder gibt es sie noch nicht auf Deutsch? Ich weiß nicht, aber sie soll auf Deutsch auch rauskommen. Ich habe sie mir auch mal auf Deutsch einfach übersetzt, Teile jedenfalls davon. Und in Offenbarung 10, Vers 1 bis 7 steht es da folgendermaßen, das ist sehr, sehr plastisch geschrieben. Da heißt es, dann sah ich einen anderen sehr mächtigen Boten aus dem Himmel kommen, also ein Engel, der in eine Wolke gehüllt war. Über seinem Haupt war ein Heiligenschein wie ein Regenbogen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Beine waren wie Feuersäulen. Er hielt eine aufgeschlagene Schriftrolle in seiner Hand. Er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und seinen linken Fuß auf das Land. Also schon ein größerer Engel. Ja? Also rechter Fuß aufs Meer, linker Fuß aufs Land. Naja, also schon ein größeres Kaliber. Und er stieß einen gewaltigen Laut aus, wie das Brüllen eines Löwen. Und als er schrie, antworteten ihm die 7 Donner, indem sie ihre Botschaften ausstießen. Ich wollte gerade die Botschaften der 7 Donner aufschreiben, aber ich hörte eine himmlische Stimme zu mir sagen, schreibe kein Wort, sondern versiegle, was die 7 Donner geredet haben. Da erhob der mächtige Engel, den ich mit einem Fuß auf dem Meer und mit dem anderen auf dem Land sah, seine rechte Hand zum Himmel und er schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dem Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres und alles dessen, was darin ist, keine Verzögerung mehr. Denn an dem Tag, und jetzt sagt er, denn an dem Tag, wenn der siebte Engel seine Posaune bläst, wird das Geheimnis Gottes erfüllt werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, angekündigt hat. Jetzt frage ich dich, wann wurde das Geheimnis Gottes, wie er es seinen Knechten, den Propheten im Alten Bund angekündigt hat, wann wurde es erfüllt? Durch das Erlösungswerk von Jesus. Amen. Sogar Engel begehren, da hineinzuschauen. Das Geheimnis des Erlösungswerkes wurde erfüllt vor 2000 Jahren. Das heißt, die Posaune, die den Engel auf den Plan ruft, der sagt, keine Verzögerung mehr, ist bereits ergangen. Amen. Das heißt, wir sind, seitdem Jesus gekommen ist, eigentlich, und wir müssen da eintreten, weißt du, durch Glauben, wir müssen es ergreifen. Ja, wir sind gekommen in eine Zeit der Beschleunigung. Amen. Wir sind gekommen in eine Zeit, in der es keine Verzögerung mehr gibt. Du musst als Christ, als Sohn der Herrlichkeit Gottes, keine Verzögerung mehr akzeptieren. Da liegt das Problem. Wir akzeptieren viel zu viel Verzögerungen. Wir sagen, ja, Erweckung, das braucht noch. Ja, das an das braucht noch. Ja, wenn erstmal das ist. Und ja, das sieht man schon, es dauert und so weiter. Und so werden Christen schläfrig und lau und was weiß ich. Und ach ja, und man weiß ja eh nichts Genaues und so weiter. Ja, frustriert etc. Aber weißt du, wir müssen das nicht akzeptieren. Sondern wir können uns auch verbinden mit diesem Wort des Engels, der sagt, keine Verzögerung mehr. Wir können durch dieses Portal, das Gott uns damals durch dieses Urwunder deutlich gemacht hat, wir können tatsächlich durch dieses Portal in die neue Zeit gehen. Wir können durch dieses Portal in diese neue Dimension gehen. Wir können durch dieses Portal in die Zukunft gehen und die Zukunft ins Jetzt holen. Ich weiß nicht, wie viele von euch so Science-Fiction-Filme kennen, ich gucke das ja normal nicht, aber ich hab mal einen geguckt, weil mich das einfach interessiert hat mit diesen Portalen, weil ich da immer davon gehört habe, von diesen Portalen, das interessiert mich aber aus geistigen Gründen. Und da ist es ja so, da gibt es so Portale dann, was weiß ich, auf irgendeinem Planeten X gibt es so ein Portal und wenn du durch dieses Portal durchgehst, das ist, was weiß ich, an irgendeiner Stelle, irgendein Fels oder was, und wenn du zwischen diesen zwei Felsen durchgehst, dann gehst du plötzlich, bumm, in eine andere Dimension. Und du wirst zum Beispiel versetzt an einen anderen Planeten oder du bist plötzlich in einer anderen Zeit oder was auch immer. Es ist ein Portal einfach in eine andere Dimension. Ich glaube, weißt du, die Science-Fiction-Leute, die haben auch die Sachen, das ist wie mit den, was hatten wir heute Morgen, da hatten wir doch auch ein Beispiel mit den außerirdischen Geschichten. Ja? Das haben die einfach nur geklaut im Raum des Geistes bei Gott. Ja? Weil im Geist ist es nämlich genau so, im Geist gibt es tatsächlich diese Portale und es sind Portale des Glaubens. Ja? Es sind nicht irgendwo auf irgendwelchen Planeten, sondern es sind Portale des Glaubens. Du kannst dich verbinden. Du gehst durch ein Portal durch, indem du dich verbindest mit einer Realität, die in Gott Wahrheit ist, die in Gott real ist. Indem du dich verbindest mit dem Wort des Engels, keine Verzögerung mehr, gehst du, in dem Moment, wo du dich damit verbindest, so muss ich sagen, in dem Moment, wo du dich damit verbindest, gehst du durch das Portal der Beschleunigung, das Jesus vor 2000 Jahren bereits geöffnet hat. Amen. Wie viele von euch können einen beschleunigten Durchbruch in ihrem Leben gebrauchen? Okay. Ja, wer kann es nicht gebrauchen, der sagt, okay, es sollte alles ein bisschen langsamer gehen. Ja, okay, dann mach dich jetzt nicht damit eins, was wir jetzt gleich machen. Aber wenn du sagst, ich kann einen beschleunigten Durchbruch brauchen. Und weißt du, wir als Leib Christi können das brauchen. Es ist dringend. Amen. Wir brauchen das. Es ist dringend. Weißt du, der Teufel arbeitet auch in der Welt. Ja? Der weiß genau, was Gott vorhat. Weil der Punkt ist der, wir sind eigentlich der Welt voraus. Wir sind auch dem Teufel voraus. Der Teufel kann immer nur reagieren. Der Teufel kann nie kreieren. Der Teufel kann nie was Neues schaffen. Sondern er kann immer nur auf das reagieren, was Gott tut. Das müssen wir auch mal verstehen. Amen. Das heißt, wenn der Teufel momentan so gewaltige Dinge manchmal tut, wo du meinst, es ist gewaltig, dann tut er es deswegen, weil er sieht, was für gewaltige Dinge Gott im Geist bereits tut. Und er reagiert. Für uns ist wichtig, dass wir nicht auf der Seite der Reaktion sind, sondern dass wir auf der Seite der Aktion sind. Das heißt, dass wir auf der Seite Gottes sind, dass wir auf der Seite der Beschleunigung sind, dass wir durch das Portal durchgegangen sind und dass wir in dieser Dimension der Beschleunigung leben. Dass wir in dieser Dimension, wo die Dinge sich jetzt beschleunigen, wo die Bewegung Gottes auch in der Schweiz, ich glaube, dass Gott Beschleunigung da reingibt, jetzt auch in die Bewegung Gottes, weil dieser Geist der Schläfrigkeit geht weg, der hebt sich in Jesu Namen. Amen. Je mehr Christen realisieren, hey, jetzt gilt's, es ist die Zeit, ja. Wo war ich eigentlich die ganze Zeit? Hey, keine Verzögerung mehr. Was habe ich eigentlich geglaubt die ganze Zeit? Ja, Erweckung kommt irgendwann. Ja, das Wirken Gottes irgendwann. Wenn ich dann bereit bin, wenn ich noch 5 Stunden Seelsorge hatte, wenn ich noch 30 Kurse gemacht habe, wenn ich noch 5 Bücher gelesen habe, ja, nochmal die 10 Schritte zur Erweckung gegangen bin oder die 15 Schritte zur Befreiung oder sonst irgendwas, dann ist es soweit. Weißt du, nein, es ist jetzt keine Verzögerung mehr. Amen. Keine Verzögerung mehr. Das Portal ist offen. Wie viele wollen durchgehen? Halleluja. Wie gehst du durch? Durch Glauben. Wie Maria. Du akzeptierst Nein einfach nicht mal als Antwort. Also die Welt, die Umstände wollen dir signalisieren, oh, das dauert, Arzttag dauert noch 6 Wochen, 2 Jahre, wie lange auch immer, nehmen Sie mal das, 1 Jahr, dann zählen wir weiter und so weiter. Sagt der Arzt, du musst es nicht akzeptieren, sondern du kannst sagen, nein, genau da Beschleunigung rein. Übernatürliche Beschleunigung. Am besten Beschleunigung, sodass die Zukunft am besten gleich ins Jetzt kommt. Das nennt man dann ein Heilungswunder. Eigentlich ist ein Heilungswunder nichts anderes als eine maximale Beschleunigung dessen, was Gott sowieso geplant hat. Weil eines Tages werden wir alle geheilt sein im Himmel sowieso. In der neuen Schöpfung sind wir alle geheilt. Wenn es also ins Jetzt kommt, ist es einfach nur eine Beschleunigung. Nichts anderes. Also kannst Wunder relativ einfach erklären. Wunder ist einfach eine Beschleunigung der Zukunft, ein beschleunigtes ins Jetzt kommen der Zukunft. Das ist unser Auftrag. Und Gott möchte in deinem Leben diese Dimension der Beschleunigung aktivieren. Und das wollen wir jetzt zum Schluss zusammen, wir wollen gemeinsam durch dieses Portal der Beschleunigung durchgehen. Jeder, der das will. Ja, im Glauben. Und du darfst einfach aufstehen, wenn du sagst, jawohl, ich bin bereit, durch dieses Portal durchzugehen. Weißt du, du musst Folgendes realisieren. Wenn du jetzt wirklich im Glauben durch dieses Portal durchgehst, muss ich dir vielleicht noch sagen, dann bekommen alle deine Handlungen und deine Worte, die du setzt, eine beschleunigende Kraft. Das heißt, es wird dann sehr wichtig sein, was du sprichst zum Beispiel. Weil was du sprichst, passiert sehr schnell. Wenn du Negatives sprichst, passiert sehr schnell. Wenn du Positives sprichst, passiert sehr schnell. Ich habe das erlebt vor ein paar Jahren, als wir da in dieses Portal, durch dieses Portal durchgegangen sind. Damals wurde mein erstes Buch gerade auf Englisch übersetzt, Reise in die Herrlichkeit, Journey into Glory. Und ich habe zu Irina gesagt, einfach nur so zwischen uns, habe ich gesagt, die nächste Sprache, in der ich will, dass mein Buch übersetzt wird, ist Chinesisch. Das hatte ich einfach so in meinem Innersten. Ich kannte niemanden, der es übersetzen konnte auf Chinesisch. Ich kannte schon Chinesen, aber niemanden, der das jetzt aus dem Deutschen oder aus dem Englischen hätte übersetzen können. Aber irgendwie war so in mir dieser Wunsch, ich möchte gern, dass die nächste Sprache, inzwischen ist es in 7 Sprachen, glaube ich, übersetzt, aber damals, ich wollte, dass die 3. Sprache, in der es dieses Buch gibt, dass es auf Chinesisch ist. Warum auch immer. Und ich habe das 2-mal nur zwischen uns, habe ich das gesagt und habe mir nichts weiter dabei gedacht, weil ich habe ja gar keine Möglichkeit gesehen, das irgendwie zustande zu bringen. Ich habe mir auch nicht jetzt ausgestreckt nach einem chinesischen Übersetzer oder irgendwas, aber nichts gegoogelt. Ich wollte dafür auch jetzt nicht tausende Euro ausgeben oder so. Sondern ich habe einfach nur gesagt, die nächste Sprache, in der mein Buch übersetzt wird, ist Chinesisch. Und dann bin ich nur wenige Wochen später, bin ich nach Amerika geflogen, nach Arizona, um dort auf einer Konferenz zu predigen. Ich war da eingeladen, um zu predigen. Und ich habe da gepredigt auf dieser Konferenz, hatte mein englisches Buch dabei, um es zu verkaufen natürlich auf dieser Konferenz. Und in der ersten Reihe in dieser Konferenz saß eine chinesische Hauskirchenleiterin aus China. Damals war das nur möglich für Hauskirchenleiter, nach Amerika zu kommen für eine Konferenz. Das geht heute gar nicht mehr, wegen der Kontrolle der chinesischen Regierung. Aber damals war die gekommen, sie war zu dieser Konferenz gekommen, nicht wegen mir, mich kannte sie gar nicht, sondern sie kannte den anderen Gastsprecher, der da war. Und deswegen war sie bei dieser Konferenz und sie saß in der ersten Reihe und ich habe ein prophetisches Wort für sie, einfach für ihren Dienst und so weiter. Und in der Pause ist sie zum Bücherstand gegangen, hat sich mein Buch geholt, kam zu mir zurück und sagt zu mir, Pastor Georg, ich möchte gerne dein Buch auf Chinesisch übersetzen. Ich glaube, die chinesischen Hauskirchen brauchen dein Buch. Da war ich erstmal schockiert, habe ich gesagt, kannst du das überhaupt? Ja, weil ich will auch gerne, dass meine Bücher gut übersetzt werden, wenn sie übersetzt werden. Ich möchte keine schlechten Übersetzungen. Und ja, Schweizerdeutsch, das wäre auch nochmal interessant. Ja? Und dann sagt sie, ja, das ist gar kein Problem. Ich habe schon viele englische, christliche Bücher auf Chinesisch übersetzt. Ich kann gut Englisch. Dann habe ich gesagt, okay, gut. Dann habe ich gesagt, ja, und wann willst du das machen? Weil immerhin hat das Buch, das ist mein erstes Buch, das hat 355 Seiten im Deutschen. Und dann habe ich sie gefragt, wann willst du das machen? Dann sagt sie, du, das ist ganz einfach. Das war im Juli. Ich habe gesagt, im August bin ich 4 Wochen in Florida bei einer Freundin. bevor ich nach Indien zu einem Missionseinsatz fliege. Und in diesen 4 Wochen werde ich dieses Buch übersetzen. Da habe ich gedacht, okay, Halleluja. Ich habe gesagt, ich kann nichts falsch machen. Okay, mach, probier's. Tatsächlich schreibt sie mir Ende August eine Mail und sagt, Folgendes ist passiert. Gott hat zu mir gesprochen, bevor ich begonnen habe, dein Buch zu übersetzen, hat gesagt, wenn du fertig bist mit dem Buch von Pastor Georg, wenn es auf Chinesisch übersetzt ist, dann werde ich dir das Geld für deine Indienreise schicken. Sie hatte das Geld nicht. Sie hat das Buch übersetzt, sie hat es morgens fertig übersetzt gehabt, tatsächlich nach 4 Wochen. Ich meine, das sind Chinesen, die sind diszipliniert, ich sag's dir, ist der Hammer. Ja? Nach 4 Wochen hatte sie das Buch übersetzt. Morgens war es übersetzt, nachmittags kam das Geld für ihre Reise nach Indien. Am nächsten Tag ist sie geflogen, am übernächsten Tag kam ein großer Hurricane in den Ort, wo sie gewesen war. Ja. Gott hat genau ihre Fußstapfen markiert. Und alles war ausgelöst, und das will ich dir damit sagen, alles war ausgelöst durch etwas, was ich einfach im Geist in der unsichtbaren Welt ganz unscheinbar gesprochen habe. Also manche Sachen sprichst du ganz bewusst. Und du sagst ganz bewusst und in Jesu Namen, ich spreche da rein. Ich habe gar nicht gebetet für die chinesische Übersetzung. Ich habe einfach nur zu Irina gesagt, ich wünsche mir einfach, dass es als nächstes auf Chinesisch übersetzt wird. Also wenn du in dieser Dimension der Beschleunigung gehst, dann hören die Engel deine Worte. Das ist Psalm 103, Vers 20. Sie lauschen auf deine Worte und sie sind schnell bereit, es auszuführen. Wie viele von euch wollen das erleben? Also wirklich schnell erlebst, dass Dinge ausgeführt werden, die du sprichst. Sogar unbewusst sprichst. Wie viel mehr, wenn du sie bewusst sprichst? Aber wir müssen in diese Dimension der Herrlichkeit hineintreten. Wir müssen uns binden mit dieser Dimension von keine Verzögerung mehr. Und es ist wichtig, dass du ihm deine Zunge gibst, dass du ihm dein Leben weißt, dass du ihm deine Handlungen weißt, weil ich sag dir, wenn du dazu Ja sagst, dann geht's ab. Wie viele von euch sind bereit, dass es abgeht in ihrem Leben? Halleluja. Okay, pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Sprich mir einfach mal folgendes Gebet nach. Oder pass auf, wir machen erst noch was anderes. Bevor du mir das Gebet nachsprichst, sage ich jetzt, Vater, in dem Namen Jesus, Herr, wir geben jetzt unsere Leben dir hin, nochmal ganz neu. Du darfst es einfach auch mit deinem Herzen tun, darfst einfach sagen, Vater, ich gebe dir mein Leben hin, ich gebe dir meine Zunge hin, ich gebe dir meine Handlungen hin, ich gebe dir alles hin, was ich habe, was ich bin. Und ich sage, Herr, ich will, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht, wie im Himmel, so in meinem Leben und durch mein Leben. Und Vater, in dem Namen Jesus, verbinde ich mich jetzt mit deinem Wort, das mir heute Nachmittag sagt, keine Verzögerung mehr. Ich verbinde mich mit der Dimension göttlicher Beschleunigung. Ich trete heraus aus der natürlichen Zeit und ich trete ein in die göttliche Zeit. Ich trete ein durch das Portal der Beschleunigung in die göttliche Zeit. In Jesu Namen. Ich gehe jetzt diesen Schritt durch dieses Portal in Jesu Namen. Und jetzt setzt du einfach mal eine Zeichenhandlung, indem du einfach einen Schritt, so wie du es kannst, jetzt da an deinem Platz, einfach so, du kannst einen halben Schritt auch, aber einfach als Symbol. Geh einfach nach vorne, sag, jawohl, ich drehe ein, da geht der Energie aus jetzt von euch, Halleluja. Wir treten ein in dieses, durch dieses Portal jetzt, in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Und wir sagen Beschleunigung. Oh, Beschleunigung. Beschleunigung. Beschleunigter Durchbruch. Meine Zukunft kommt ins Jetzt. Ich spreche und es geschieht. Ich spreche und die Engel hören zu. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, es kann sein, dass manche wirklich überwältigt werden jetzt gerade, weil das ist wirklich eine neue Dimension, in die du eintrittst. Einfach jenseits deines Verstandes. Das kannst du auch mit deinem Verstand nicht erfassen. Weißt du, genauso wenig, wie du in diesen Filmen das erfassen kannst, wie du durch ein Portal durchgehen kannst und plötzlich bist du woanders. Aber das ist tatsächlich, das ist das, was durch Glauben passiert. Maria ist durch ein Portal durchgegangen und plötzlich gekommen. Halleluja. David ging durch ein Portal und er hat diesen zukünftigen Lobpreis in der Stiftshütte aus der Zeit des neuen Bundes in den alten Bund reingeholt. Ja, das wäre nochmal ein eigenes Thema. Ja. Aber er ist einfach durch Glauben da reingegangen und plötzlich konnte er mitten im Allerheiligsten anbeten, obwohl das eigentlich verboten war im alten Bund. Er ist einfach reingegangen in ein Zeitalter weiter. Halleluja. Und so greifst du jetzt. Ja, nimm mal deine Hand und greif einfach mal vor dich und sag einfach, ich greife in die vorbereitete Zukunft, die Gott für mich schon bereitet hat, dass ich nur da drin wandeln brauche. Und ich hole sie ins Jetzt dieser Zeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja, ja, lass den Heiligen Geist es dir bewusst machen. Ja, manche realisieren es erst Schritt für Schritt. Ja. Oh, was da passiert. Beschleunigung. Oh, Jesus. Ja. Überwältig deinen Verstand. Tschüss. Du musst nicht alles verstehen, aber er bringt dich beschleunigt an den Platz, an den du hingehörst. In Jesu Namen. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Und du wirst merken, dass eine neue Salbung auf deinen Worten. Und er wird dir auch Zeichen geben, auch der Bestätigung, wo du plötzlich merkst, oh, stimmt, das habe ich ja gesprochen, das habe ich ja gesagt. Und jetzt ist plötzlich Realität. Und du hast vielleicht selber gar nicht wirklich damit gerechnet. Du hast es gar nicht ernsthaft geglaubt. Ja, weißt du, die Herrlichkeit ist noch größer als dein Glaube. Das müssen wir auch verstehen. Das ist kein menschliches Werk oder irgendwie, das ist nicht mal dein Glaube. Die Herrlichkeit ist noch größer als dein Glaube. Er tut über dein Glauben hinaus. Das heißt, er bewirkt noch über unseren guten Willen hinaus. Mehr als wir überhaupt erbitten oder erdenken können. Ja? Vorbereitete Werke. Vorbereitete Werke. Halleluja. Das ist so. Das ist so. Das ist Realität. Das ist Realität. Also so erlöst er auch deine Zeit. Du sagst, oh, jetzt bin ich schon so alt, jetzt habe ich so viel verpasst. Mei, hätte ich diese Botschaft vor 30 Jahren gehört. Also das Gute ist, wenn du sie jetzt hörst, dann spielt Zeit keine Rolle mehr. Amen. Gott kann in den nächsten 5 Jahren mehr tun, als er in den letzten 30 Jahren getan hat in deinem Leben. Und ich sage dir, bei einigen wird es genauso sein. Amen. Halleluja. Amen. Er wird mehr tun in den nächsten 5 Jahren in deinem Leben, als in den letzten 30 Jahren zusammengenommen. Weil das ist Beschleunigung. Und plötzlich sagst du, wow. Und dann sagst du hinterher, wow, warum ist es nicht früher passiert? Und Gott sagt, hey, ich habe dich vorbereitet, aber jetzt kannst du es tragen. Jetzt ist Beschleunigung. Jetzt ist es. Jetzt hast du es begriffen. Ja, das kannst du sagen, ja, hätte ich es früher begriffen. Okay. Aber weißt du, es heißt auch, was der Feind geraubt hat, muss er 7-fach wiedererstatten. Die Jahre, die die Heuschrecke gefressen hat, der Vertilger, der Abfresser und so weiter. Weißt du, er muss es 7-fach zurückgeben. Amen. Weißt du, du hast vielleicht den Eindruck, oh, er hat mir Jahre meines Lebens gestohlen, Wüstenrunden, was weiß ich, was ich alles gedreht habe. Aber ich sage dir, Lüge. Er erstattet dir es nicht nur, sondern er gibt es dir 7-fach. Amen. 7-fach zurück. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Oh, was für eine Zeit. Was für spannende Zeiten, auf die du zugehst. Ist der Hammer. Wow. Oh, ich freue mich auch für die Schweiz. Halleluja. Wow. So ein wunderbares Land. Halleluja. Und ich sage dir, ich glaube, Gott beschleunigt jetzt Dinge. Gott beschleunigt Dinge. Er führt Dinge zusammen. Er bringt Dinge zusammen. Er bereitet Dinge, hat Dinge vorbereitet und wir müssen nur noch in ihnen wandeln. Halleluja, Halleluja, danke Jesus. Und weißt du, das ist auch so wichtig, weißt du, das in diesem neuen Portal, das ist ungefähr so wie bei den Jüngern, die ganze Nacht ausgezogen sind, um Fische zu fangen und sie haben nichts gefangen. Und dann kommt Jesus am Morgen, ja, völlig sinnlos aus Fischersicht, weil tagsüber gibt es keine Fische zu fangen im See Genezareth, die musst du nachts fangen. Und morgens kommen sie, haben nichts gefangen. Jesus fragt sie, habt ihr was gefangen? Sie sagen, nee, haben wir nichts gefangen. Dann sagt er, hey, jetzt werft das Netz nochmal aus. Und Petrus hätte beinahe sein Wunder verpasst, weil er sich erst weigern wollte, weil er gesagt hat, Jesus, hast du keine Ahnung vom Fischen? Aber weißt du, Jesus hat viel mehr Ahnung, als du denkst. Und jetzt, wo du durch dieses Portal durchgegangen bist, ist auch das Wort Gottes an einige hier. Wirf dein Netz noch einmal aus. Deine Seele sagt vielleicht, ich habe es so oft probiert, ich habe es so oft gemacht, es hat nicht funktioniert. Ja, aber jetzt ist eine neue Zeit. Amen. Jetzt ist Jesus drauf und er sagt dir, wirf dein Netz noch einmal aus und du wirst staunen. Amen. So wie Petrus gestaunt hat und wie sie die Fische nicht mehr ins Boot fast bekommen haben, weil die Ernte so gewaltig war, weil die Auswirkungen so gewaltig waren. So ist es auch bei dir. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wirf das Netz noch einmal aus. Oh, eine neue Zeit. Halleluja. Eine neue Zeit. Glory. Eine neue Zeit. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, eine neue Zeit. Eine neue Zeit. Neue Zeit. Genau. Neue Zeit. Halleluja. Eine neue Zeit. Halleluja. Wow, danke Jesus. Komm, gib mal Jesus die Ehre. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Halleluja. Und jetzt möchte ich dir zum Schluss noch einmal die Gelegenheit geben, auch in dieses, speziell in diese Dimension hinein zu säen auch. Also, es ist mit dem Geben, mit den Sammlungen, ist es, für mich ist es nicht eine Sache, irgendwie irgendwelche Opfer einzusammeln, damit wir irgendwas bezahlen können, sondern für mich ist es, zu bestimmten Zeiten einfach eine Gelegenheit zu geben, damit du in den Boden, der jetzt da ist, hineinsehen kannst. Und ich möchte dir einfach jetzt zu dieser Sammlung möchte ich dir empfehlen, Folgendes zu tun. Wenn du da mitgehen kannst, ja, wenn nicht, dann lass es einfach. Aber wenn du da mitgehen kannst, dann möchte ich dir einfach empfehlen, dass du sagst, okay, Herr, wo ergreife ich jetzt im Glauben einen beschleunigten Durchbruch? In welchem Bereich meines Lebens ergreife ich einen beschleunigten Durchbruch? Und dann verbindest du dein Saatkorn im Glauben genau damit. Das heißt, du säst da hinein. Nicht, dass du dir was kaufst, sondern du säst da hinein. Du säst in diese Atmosphäre der Beschleunigung jetzt hinein für deinen beschleunigten Durchbruch. Was auch immer das ist, worum auch immer es geht. Das kann ein geistlicher Dienst sein. Ja, ich habe einmal... Da hat ein anderer Herrlichkeitsprediger gepredigt und er hat auch eine Sammlung eingenommen und hat gesagt, du kannst jetzt säen in deinen beschleunigten Durchbruch oder so ähnlich hat er es formuliert. Ich weiß nicht mehr genau, ob er es genauso formuliert hat. Aber damals, es war noch, da habe ich, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich nur in Deutschland gepredigt und irgendwie hat Gott mir aufs Herz gelegt und hat gesagt, säe jetzt dieses Saatkorn in deinen internationalen Dienst. Und ich dachte, okay, das ist interessant, ja, einen internationalen Dienst. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich nur in Deutschland gepredigt gehabt. Also habe ich mir von Gott zeigen lassen, welches Saatkorn soll ich säen? Und dann habe ich das gesät im Glauben in meinen internationalen Dienst. Und weißt du, was passiert ist? Ein paar Wochen später habe ich das erste Mal in Österreich gepredigt. Und das war der Anfang. Und seitdem habe ich, ich weiß nicht genau, wie viele Ländern inzwischen, aber in vielen Ländern das Evangelium verkündet und gepredigt. Und der Dienst ist international geworden. Und ich bringe das bis heute in Verbindung mit diesem Moment, wo Gott in der Herrlichkeit zu mir gesprochen hat und gesagt hat, jetzt sähe ein Saatkorn in diesen internationalen Dienst. In meinem Fall jetzt. Bei dir kann es was anderes sein. Vielleicht sollst du ein Saatkorn säen in einen Heilungsdurchbruch oder in eine berufliche Sache oder in eine Vision oder was auch immer. Aber verbinde einfach dein Saatkorn im Glauben. Frag den Heiligen Geist, wie sieht das Saatkorn aus? Und frag den Heiligen Geist, womit soll ich es verbinden? Stell ihm einfach diese zwei Fragen und dann tu das, was er dir zeigt. Säe es da hinein, wo es dir zeigt und tu das, was er dir zeigt. Ganz einfach. Okay? Und wenn du den Betrag, den er dir zeigt, nicht dabei hast, dann kannst du die Verpflichtungserklärung ja gut nutzen. Unter deinem Stuhl ist eine Verpflichtungserklärung. Da kannst du die eine Hälfte in den Eimer reintun, ausfüllen, wie viel du säst jetzt damit säst du bewusst hinein, die andere Hälfte, die reißt du ab, nimmst mit nach Hause, ist die Kontonummer drauf, überweist du es, kannst du Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung bekommen. Okay? Also tu einfach das, was er dir jetzt zeigt und säe es in diesem Bewusstsein. Wie gesagt, jeder, der da dabei ist, einfach nutzt die Gelegenheit. Okay? Preist den Herrn, gib mir die Eimer durch und du tust das, was er dir gezeigt hat. Halleluja. Preist den Herrn. Und während ihr gebt, nochmal ganz kurz die Infos, draußen ist der Büchertisch. Ich bin auch gern bereit, euch die Bücher von mir zu signieren. Ich habe sie heute Mittag ja schon angesagt. Es gibt Reise in die Herrlichkeit, Söhne der Herrlichkeit, im Zentrum der Herrlichkeit, die Wiederherstellung aller Dinge, 50 Herrlichkeitslebenslektionen. Ich kann sie euch gerne noch signieren. Außerdem möchte ich dir die CDs von Irina ans Herz legen. Da gibt es ja einen Sonderpreis für die drei neuesten CDs für 33 Euro. Und wenn du noch nicht in unserer Glory Life Schule angemeldet bist, nutz die Gelegenheit. Die Anmeldegebühr wird dir erlassen, wenn du dich bis nächsten Mittwoch anmeldest. Die 40 Euro für Einzelpersonen, 60 für 60 Franken für Ehepaare wird dir erlassen, wenn du dich anmeldest bis nächsten Mittwoch. Und da hast du den kompletten Download von Glory Life mit drin, aber insbesondere eben auch die Glory Life Schule, die immer donnerstags live stattfindet in Stuttgart, aber per Livestream übertragen wird. Und auch, du kannst es auch im Nachhinein das Video immer noch schauen. 3 Monate lang sind immer die Videos noch online, also kannst du die Gelegenheit nutzen. Außerdem blenden wir dir nochmal die Infos ein mit unserem YouTube-Kanal, den du abonnieren kannst. Wir blenden dir ein unsere Facebook-Kanäle, Instagram und wir haben auch Glory-Häuser hier in der Schweiz an verschiedenen Orten. Und ich habe vorher noch eine Ansage reinbekommen, das habe ich heute Mittag noch nicht gesagt. Und zwar hat unser Glory-House in Grenchen bei Biel hat am 16. November einen speziellen Livestream-Gottesdienst in Grenchen in der European Flight Academy im ersten Stock. Und da wird sonntags einfach der Gottesdienst aus Stuttgart Livestream übertragen in den Raum. Und danach gibt es persönliches Gebet, persönliche Gemeinschaft auch, gemeinsames Mittagessen und so weiter. Verschiedene Dinge sind geplant, Sandwich, Fingerfood und so weiter, bis 15.30 Uhr nachmittags. Also es beginnt morgens um 10 Uhr die Übertragung und dann ist bis 15.30 Uhr noch Möglichkeit zur Gemeinschaft, zum persönlichen Gebet und so weiter. Aber natürlich, der Gottesdienst geht nicht bis 15.30 Uhr, ne? Das ist klar. Aber hier könnt ihr euch die Flyer mitnehmen, das ist der nächste Livestream-Gottesdienst hier in der Schweiz. Und dann können wir noch einblenden die Oktoberkonferenz, ja, die jetzt stattfindet. Das ist mir gerade aufgefallen, als ich gepredigt habe. Das heißt gerade eine neue Zeit. Gerade habe ich darüber gepredigt. Ist ja interessant, dass wir das so genannt haben. Ja, interessant. Also erwartet mehr davon. Amen. Ja, genau, da haben wir auch schon die Zukunft ins Jetzt geholt, als wir den Flyer gemacht haben, glaube ich. Den haben wir schon vor einigen Wochen gemacht. Ja, also seid dabei, eine neue Zeit Ende Oktober. Da gehen wir gemeinsam durch dieses Portal weiter durch oder gehen in dieser neuen Dimension der Beschleunigung, in die wir jetzt reingetreten sind. Und deswegen einfach bring auch deine Freunde, Bekannte, Verwandte mit, melde dich an. Ja, die Plätze füllen sich. Wir haben nur eine begrenzte Platzzahl in unserem Zentrum in Filderstadt. Aber solange Plätze reichen, kannst du dich anmelden. Also mach das am besten so bald wie möglich. Dann bist du dabei. Es kostet nichts. Ist umsonst. Und jetzt im Anschluss noch, wir werden noch die Tücher und Kleidungsstücke segnen, weil das ist auch eine Möglichkeit, wie Gott Wunder tut, außer Raum und Zeit in dieser Dimension der Herrlichkeit, indem wir einfach unsere Hände auf Tücher legen, die Kraft Gottes freisetzen und dann nimmst du die Tücher mit und legst sie auf die Kranken, wo auch immer du hinkommst, im Spital, in der Psychiatrie, auf dem Sterbebett, wo auch immer. Du hast es gehört, wie Gott jemanden am Sterbebett von AIDS geheilt hat. Wir haben erlebt, dass Leute, die klinisch tot waren, wieder gesund geworden sind durch das Auflegen des Tuches. Also du kannst die Gelegenheit nutzen, da ein Tuch in den Korb tun, der natürlich viel zu klein ist, aber ist okay. Ihr könnt schon mal hier rüber in die Mitte fahren. Und ich bete so lange noch und segne die Sammlung. Streckt einfach eure Hände aus, Vater, wir danken dir für alle diese Saatkörner, die in diese Dimension der Beschleunigung hineingesät wurden. Und Vater, in dem Namen Jesus spreche ich aus über jedem Saatkorn, Herr. Herr, dass es bewirkt, wozu es gesandt ist, Herr. Herr, diese beschleunigten Durchbrüche, Herr. Herr, diese Dinge, sie kommen aus der Zukunft ins Jetzt, was du uns aufs Herz gelegt hast. Es kommt beschleunigt auf uns zu, in dem Namen Jesu Christi, Herr. Danke, Herr, wir haben in diesen Geist der Beschleunigung hineingesät und wir ernten von diesem Geist entsprechendes Leben, Herr. In Jesu Christi Namen. Halleluja. Und jetzt sagst du, sprichst du mir mal nach, und ich werde in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überreich sein zu jedem guten Werk. Weil das ist die Verheißung für deine Finanzen auch. In dieser Zeit des Geistes, da du musst dir keine Gedanken über Finanzen machen. Wenn du dich in dem bewegst, was Gott möchte, dann wird er das versorgen. Weil was er in Auftrag gibt, das finanziert er auch. Amen. Alle Zeit, alle Genüge, überreich zu jedem guten Werk. Beschleunigte Versorgung. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Okay, jetzt haben wir hier die Kleidungsstücke und Tücher. Apostelgeschichte 19,11 sagt, sie nahmen sie von den Händen weg von Paulus oder wo sie berührt worden sind von Paulus und sie legten sie auf die Kranken und die Kranken wurden gesund. Wir legen heute als Leib Christi alle zusammen im Geist, du streckst deine Hand aus, ich lege meine Hände drauf. Wir sind der verlängerte Arm von Jesus, das hast du an diesem Tag heute gelernt. Wie viele von euch haben eigentlich was gelernt heute? Amen. Wie viele von euch, das interessiert mich jetzt, wie viele von euch haben heute mindestens ein oder zwei Dinge gehört, die sie so noch nie gehört haben? Wow, Halleluja, Amen. Wie viele von euch wollen mehr hören? Okay, also, komm über Livestream, morgen haben wir Gottesdienst in Stuttgart, kannst du dich einklingen, komm zu unserer nächsten Konferenz und ich denke, wir werden nächstes Jahr auch wieder eine größere Veranstaltung in der Schweiz machen. Also schau einfach unsere Website, informier dich, was passiert. Am besten, wenn du in der Nähe von dem Glory House, von Glory Life bist, hier in der Schweiz, wir haben ja eins in nicht weit von hier in Wetzikon, ja, das ist um die Ecke. Wir haben eins auf dem Hirzel, wir haben eins in Kränchen bei Biel und wir haben eins in Zellerina. Amen. Das ist in der Südschweiz. Halleluja. Also, und es entstehen auch immer wieder neue Gloryhäuser. Das heißt, schau einfach auf unsere Website. Da ist eine Karte mit den aktuellen Gloryhäusern. Wenn du in der Nähe von dem Gloryhouse bist, dann schließ dich einfach bei dem Gloryhouse mit an. Das empfehle ich dir. Alle 14 Tage findet es statt, die meisten Dienstagabends. Und dann kannst du mit dabei sein. Einfach angeschlossen an den Strom. Halleluja. Okay. Streck nochmal deine Hände aus und sag Danke, Vater, dass ich angeschlossen bin an deinen übernatürlichen Strom. Ich bin ein Träger deiner Herrlichkeit. Und wo immer ich hinkomme, bin ich ein verlängerter Arm von Jesus. Und dieselbe Herrlichkeit, die in Jesus ist, fließt durch mich dorthin, wo ich hingehe. Ich gebe weiter, was ich empfangen habe. Und ich breite so das Reich Gottes aus. Die Zukunft für diese Welt kommt durch mich ins Jetzt. In Jesu Namen. Und Vater, in diesem Bewusstsein legen wir jetzt die Hände auf diese Kleidungsstücke und Tücher und wir setzen diese selbe Substanz der Herrlichkeit, die heute Abend hier ist, Herr, wir setzen sie frei hinein in diese Kleidungsstücke und Tücher, dass sie auf die Kranken kommt, auf die Gebundenen, auf alle die, die vielleicht für tot erklärt wurden oder für unheilbar krank oder für psychiatrisch unheilbar krank oder was auch immer, in dem Namen Jesus. Herr, die Kraft Gottes speichert sich in diesen Kleidungsstücken und Tüchern und wo immer sie hinkommen, kommt diese Kraft hin, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. In Jesu Christi Namen. Danke dafür, Vater. Halleluja. Wenn du ungläubigen Partner hast oder ungläubiges Kind hast, vielleicht nimmst du ein kleines Tuch und legst es einfach mal heimlich unter das Kopfkissen. Amen. Halleluja. Amen. Wir haben Leute gehabt, die haben das gemacht und da hatten die Leute Träume, wo ihnen Jesus begegnet ist und so. Ja, das ist Hammer. Preis den Herrn. Halleluja. Ihr Lieben, es war wunderschön, wieder bei euch hier in der Schweiz zu sein. Vielen Dank für die wunderbare Aufnahme. Danke auch an alle Mitarbeiter, die das möglich gemacht haben, diesen Tag heute. Geben wir mal allen Mitarbeitern einen kräftigen Applaus. Wir machen jetzt an der Stelle Schluss, aber mit all den Mitarbeitern, die mitgearbeitet haben und auch mit jedem, der vielleicht sagt, okay, ich habe da jetzt irgendwie Feuer gefangen, ich möchte in Zukunft mich auch ein bisschen beteiligen, wenn vielleicht wieder so eine Veranstaltung ist oder so, da machen wir eine halbe Stunde jetzt nach Ende noch ein Treffen hier im Raum. Da kannst du mit dabei sein, auch wenn du bis jetzt nicht mitgearbeitet hast, aber du kannst dir das vorstellen in der Zukunft. In einer halben Stunde, also 20 vor 8 treffen wir uns noch, das dauert nicht lang, 20 Minuten, 30 Minuten maximal. Brauchen wir so lange, brauchen wir eine halbe Stunde? Und wir können auch uns in 20 Minuten treffen, ist mir egal. Halbe Stunde ist gut. Okay, also 20 vor 8 treffen wir uns und dann etwa 20 bis 30 Minuten machen wir hier noch ein Treffen zusammen. Du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Alle Mitarbeiter und solche, die es werden wollen, werden noch eine super inspirierende Zeit zusammen haben. Ansonsten, wie gesagt, draußen sind weitere Infos, Büchertisch etc. Auch natürlich Flyer, CD-Alben gibt es da, die du kaufen kannst. Also nutzt die Gelegenheit, dich bei der Schule anzumelden und so weiter. Ansonsten habt den besten Abend, fahrt gut, behütet durch die Engel Gottes, vielleicht versetzt von einem Ort an den anderen und dann die beste Zeit euch. Amen. Halleluja.